Ja, und was ist da passiert am Montag jetzt direkt? Also, wir wollten in dem Fall als AStA die Möglichkeit nutzen, dieser gemeinsamen Sitzung, die es so vor einigen Jahren zum letzten Mal gab, eine Erklärung zu verfassen, um mit dem Hauptziel darauf hinzuweisen, dass die Uni absolut unterfinanziert ist und auf Probleme hinzuweisen und die Landesregierung aufzufordern, uns mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und wir wollten quasi diesen großen Rahmen nutzen, um damit eine gemeinsame Erklärung aller Gremien dieser Universität Richtung Wiesbaden zu schicken und haben dafür aus dem Referat für Hochschulpolitik des AStAs einen Entwurf formuliert, der auch mit kleinen Abschwächungen so tatsächlich einstimmig formuliert und beschlossen wurde als Resolution. Aber das ist ja schon interessant. Also auch selbst dieser antidemokratische Hochschulrat hat nicht so viel daran auszusetzen gehabt. Nö, sie haben im Grunde nur einige Formulierungen abgeschwächt, die zwar eindeutig Probleme benannt haben, aber das Ganze ein bisschen relativiert, aber der Grundtenor ist doch erhalten geblieben. Und vielleicht kannst du ja mal so ein paar Punkte nennen an Kritikpunkten, die ihr da so unterbringen konntet in der Resolution. Oder gerne auch der Matze, ich weiß ja nicht. Also zum einen hatten wir, war die Grundintention eben dahinter, dass die Uni völlig unterfinanziert ist, also dass in der Grundfinanzierung zu wenig Geld da ist. Das merken alle an den Fachbereichen. Im Grunde haben wir eben die Entwicklung, dass es massiv steigende Studierendenzahlen gibt, gleichzeitig aber die Mittel der Grundfinanzierung sogar noch gekürzt werden. Und das war der Aufhänger und die Forderung daraus. Und wir haben dann noch verschiedene Details untergebracht teilweise, beziehungsweise auch darauf hingewiesen. Ein ganz zentraler Punkt ist, wie sich die Unterfinanzierung auswirkt, ist die Beschäftigung von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an der Uni, die an absolut prekären Finanzverhältnissen arbeiten, und die fehlerhafte Verwendung von Geldern, gerade die Studiengebühren, kompensieren sollten. Aber da kann Matze genaueres dazu erzählen.